herzlich willkommen zur 10. und auch letzten Ausgabe meines Reiseberichts hier aus Langenels. Ja, verrückt. So schnell geht die Zeit rum und morgen mache ich mich schon wieder auf den Weg nach Hause. Und dann sind mal, zack, 2 Wochen rum. Echt irre. Jo, was war heute an diesem letzten Aufenthaltstag hier in Langenels? Zunächst einmal das Frauenfrühstück. Das ist ja wieder eins dieser Worte, das irgendwie bei mir immer direkt so ein leichtes Kichern auslöst und ich irgendwie auf denselben Level führe wie Kinderbazar und Seniorenpark. So irgendwie Wortschöpfungen, mit denen ich nichts anfangen kann, aber das liegt an mir. Das gebe ich unumwunden zu. Ja, Frauenfrühstück, wo nicht Frauen gefrühstückt werden, sondern wo Frauen frühstücken. Ich habe mich belehren lassen, es gäbe auch Männerfrühstücke und auch Männerfeschper. Gut, sei es drum. Ja, jedenfalls war das jetzt nicht die Veranstaltung für mich heute Morgen, weswegen ich mich hier zu Freunden in Langenels einlud. Ja, macht man eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, gute Freundschaften zeichnen sich dadurch aus, dass man genau das machen darf, nämlich sich mal zu einem Frühstück einladen, wenn es denn gerade passt. Ja, und so war ich dann heute Morgen dort und wir haben auch bestimmt 2 Stunden miteinander verbracht, nicht die ganze Zeit frühstückend, aber auch ja im guten Austausch miteinander und ja, das war eine wirklich schöne Zeit. Wenn ich es richtig überlege, waren es 3 Stunden, weil so gegen Mittag habe ich mich wieder nach hier unten zum Haus Lebensquell getrollt und die Damen waren schon wieder alle hier und von ihrem Frauenfrühstück zurück. Ja, dann waren es doch eher 3 Stunden, die wir zusammen gesessen haben. Gut, sei es drum. Es war toll. Ja, nach dem Mittagessen habe ich mich dann daran gemacht, mal eben schnell ein paar Dinge zusammenzupacken, so dass ich morgen früh jetzt nicht so die ganze große Arbeit habe mit dem Packen. Ja, und habe dann sehr konsequent und zügig die wunderschöne warme Sonne aufgesucht. Nee, das stimmt nicht. Bei zur Sonne war ich nicht gekommen. Also hab den Sonnenschein aufgesucht, der hier vor dem Haus war. So, muss man sozusagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hab mich hier auf die Bank vor dem Haus in den Sonnenschein gesetzt und hab das einfach genossen. Und hab mir das einfach gut tun lassen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, zur Kaffeetrinkenzeit habe ich mich dann auch kaffeetrinkenderweise hier eingefunden und ja, dann trug es sich zu, dass etwas kurz darauf, ich war bei Kaffeetasse Nummer 2 oder so, dass ein lieber Gast hier vor dem Haus auf und ab wanderte, der Sven mit W, war auf dem Weg oder hat sich überlegt, es ist so schönes Wetter, ich fahre doch mal mein Auto spazieren und guck mal, ach, das ist ja gar nicht weit bis Langenels, dann fahre ich da mal hin. Ja, das war toll, Sven. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Schön, dass du hier warst. Es hat mich, habe ich dir ja auch schon gesagt, also es hat mich wirklich gefreut. Das war überraschend und sehr toll. Wir haben wirklich auch gut und lustig miteinander gesprochen. Auch übers Oktoberfest waren wir dann irgendwann mal dazwischen gekommen. Genau. Und ja, das war schön, dich nochmal zu sehen. Das war richtig gut. Möchte ich dann hier auch gerade noch gerne erwähnen. Ja, gegen Abend fand dann hier im Haus nochmal eine Veranstaltung statt, also mit der Referentin des Frauenfrühstücks. Die hat dann hier auch nochmal ein Referat gehalten. Und so hatte ich Gelegenheit, hier nochmal ein Lied auf der Gitarre zu bringen. Das war ein Wunsch, dem ich dann sehr gerne nachgekommen bin. Und dann, ja, bei einem kleinen Stell dich ein, gab es nachher noch ein Bierchen und eine Mettwurst. Und damit war dieser Tag auch rum. Ja, kleine spannende Angelegenheit heute war noch, dass ich beim Routineblick unter die Motorhaube festgestellt habe, dass zwei Zündkabel angeknabbert wurden. Ich nehme mal an, durch den hier ortsansässigen Marder. Also hier hat es nur halt auch viele Bäche und so weiter. Und von daher ist das gut möglich, dass es hier einen Marder halt gibt, dass der hier wohnt. Und dass der es nicht ganz so knorke findet, dass es im Motorraum meines Fahrzeugs nach dem Marder aus Hundsheim duftet. So ist die Theorie. Die Praxis ist, dass da jetzt zwei Zündkabel so ein bisschen so marderspezifische Löcher aufweisen. Und ich habe das jetzt einfach mal mit Isolierband gefixt und hoffe, das wird dann der Spannungsmoment der morgigen Rückreise, dass das Ganze trotzdem noch so gut funktioniert, dass ich ohne Schwierigkeiten nach Hause kommen werde. Nichtsdestotrotz wird es dann notwendig werden, dass ich in der nächsten Woche mir so einen Satz Zündkabel besorge. Genau. So. Jetzt habe ich schon wieder gegähnt. Eieiei. Was steht da? 22 geteilt durch 57. Ist dann auch nicht mehr so wirklich meine Zeit. Ja. Kurzes Resümee. Es war eine gute Entscheidung, herzukommen. Ich habe viel zu lange gebraucht, um tatsächlich zur Ruhe zu kommen. Und freue mich jetzt auf zu Hause. Und genau, bin froh, dass ich dann mich morgen auf den Weg machen kann. Ja, und damit beende ich diese kurze, wie sagt man da, dieses kurze Intermezzo, diese kurze Zwischenruf, dazwischen geblubbert, nee, das ist wer anders, also, naja, auf jeden Fall diese Mini-Staffel aus der Serie Frank Goes Irgendwohin. Sag herzlichen Dank für euer Interesse, fürs Zuhören, wünsche euch jetzt noch einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen oder restlichen Tag oder wann immer ihr das auch hört und sage bis denne im nächsten Backhauscast, der am 3. November aufgenommen wird und dann höchstwahrscheinlich in derselben Nacht noch erscheint oder aber am darauf folgenden Morgen. Jo, bis dahin. Tschüss.